some few things today because of what happened on Sunday. Amen? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Because of what happened. Wegen dem, was passiert ist. On Sunday. Am Sonntag. Christ gave us this message. Gab uns Christus diese Botschaft hier. Amen? Amen. He said, experience is the best teacher. Er hat gesagt, Erfahrung ist der beste Lehrer. We have been hearing this saying. Wir haben schon oft dieses Sprichwort gehört. I've heard it a lot in Nigeria. Auch in Nigeria habe ich es gehört. I've heard it here also. Und auch hier in Europa. That experience is the best teacher. Dass aus Erfahrung lernt man am besten. Amen. Amen. And the Lord wants us to experience Him. Aber der Herr will, dass wir ihn erfahren. And not experiencing problems. Und nicht Probleme erfahren. Is somebody getting it? Mm. We experience Christ in wir our erfahren life. Christus in and Leben. Not anything problem. Und nicht Probleme. Christ is to be our teacher. Christus sollte unser and Lehrer not sein. Problem. Und nicht Probleme. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Knowing how to choose Him, how to submit to Him. Wissen, wie wir uns für ihn entscheiden. How to hear and obey His voice. Wie wir seine Stimme hören und dieser gehorchen. Knowing how to choose Him. Wissen, wie wir ihm gehorchen. And reject whatever is outside it. Und das verweigern, was da draußen ist. It's our experience. Das ist unsere Erfahrung. Amen. Amen. In John 15, Jesus talks about His teaching. Spricht Jesus über seine Lehre. He said he never teach us with problems. Er hat gesagt, er lehrt uns nicht durch Probleme. Please let us go there. Amen. Johannes 15. He said he never teach us with problems. He teach us with himself. Er hilft uns durch sich selbst. He is our teacher. Er ist unser Lehrer. The Bible said that the Holy Spirit is our teacher. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. Praise the Lord. Hallelujah. In John 15. Johannes 15. In verse 3. Johannes 15, Vers 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. I clean you through my word. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Is somebody getting it? Ich reinige euch durch mein Wort. He cleans us through his word. Er reinigt uns durch sein Wort. We know that Christ is his word. Wir wissen, dass Christus sein Wort ist. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He cleans us through his own self. Er reinigt uns durch sich selbst. He is the one that cleans us. Er ist derjenige, der uns reinigt. He cleans us with the truth. Er reinigt uns mit der He Wahrheit. He separates us with the truth. Er trennt uns mit der Wahrheit. It is the truth that made the difference. Es ist die Wahrheit, die der Ausschlag He said it is the truth that is our freedom. Es ist die Wahrheit, die unsere Freiheit. That is Christ as the truth. Christus als die Wahrheit. Amen. Amen. And He cleans us through this truth. Und er reinigt uns durch diese Wahrheit. He never clean us through problem. Er reinigt uns nicht durch Probleme. Problem is not what he uses to clean us. Ein Problem reinigt er uns nicht. To teach us. Uns Dinge or to allow us to fall into a problem. That is now how he teach us. So bringt er uns Dinge nicht bei. Is somebody getting it? Nein. He never allow us to fall into a problem so that he can teach us. Er lässt uns nicht in Probleme laufen, damit wir daraus lernen. Amen. Amen. The Bible said that the Holy Spirit is our teacher. Wie gesagt, der Heilige Geist ist unser Lehrer. And he helps us to experience Christ. Und er hilft uns, Christus zu erfahren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The most important person on earth. Die wichtigste Person auf Erden. On the face of earth. Die wichtigste Person auf Erden. Is today the Holy Spirit. Der Heilige Geist. Amen. Amen. It's more important than everything. Er ist wichtiger als alles andere. It's more important than everybody. Er ist wichtiger als jeder andere. The Holy Spirit is more important than your natural parents. Er ist wichtiger als deine natürlichen Eltern. Amen. Amen. He should be more important. Er sollte wichtiger sein. To the You know, to the natural, your natural family. Amen. You know, you never take them anywhere. Your natural family. But Christ, the Holy Spirit said, I will never leave you, I will never forsake you. Verlässt dich niemals. He lives inside you. Er lebt in dir. And you live inside him. In ihm. Is somebody getting it? Anywhere you are, he never leaves there. Er verlässt dich nicht. Amen. Amen. He is the one that will follow you to the end. He is the one to reveal God, the true God. Without the Holy Ghost, you can never know the true God. Is somebody got it something? We need the Holy Spirit to know the true God. Wir brauchen den Heiligen Geist und den wahrhaftigen Gott. We need the Holy Ghost to know the counterfeit. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Fälschung zu erkennen. The counterfeit everywhere today. Die Fälschung. The imitation. Das Imitat. Those that imitate Christ. Die, die Christus imitieren. Those that we go to the gospel, to the Bible and imitate everything there. Die in das Evangelium gehen und das nachahmen. Amen. But the inside is not Christ. Aber das Innere ist nicht Christus. Amen. Without the Holy Spirit, you will be deceived. Ohne Heiligen Geist wird man in die Irre geführt. Jesus Christ said. Jesus sagt. Without the Holy Ghost. Ohne den Heiligen Geist. You will be deceived. Wird man dich betrügen können. You need him to guide you. Du brauchst ihn als Leiter. To help you to know the truth. Um dir die Wahrheit zu erklären. Is somebody getting it? Amen. Amen. He is more important than all the professors put together. Er ist wichtiger als alle Professoren zusammen. Again, without him, you can never know God. Ohne ihn kannst du Gott nicht erkennen. You can never know the only true God. Du kannst den einzigen wahrhaftigen Gott nicht erkennen. You know, John 17:3. Johannes 17:3. He said, you cannot. You know, Jesus Christ. He said, look at it. Let us go there, please. John 17:3. Johannes 17:3. And this is life eternal, that a man know the only true God, because there are fake gods everywhere. Es gibt falsche Götter überall. Amen. Amen. The only true God. Den einzig wahren Gott. And Jesus Christ, whom thou hast sent. I hear his voice always. Ich höre seine Stimme ständig. But the voice that I hear is the voice of Jesus Christ. Aber die Stimme, auf die ich höre, ist die von vom Heiligen Geist. It's not revealing people to me. Er offenbart mir nicht Menschen. He revealed the truth to me. Er offenbart mir die Wahrheit. He revealed his own gospel to me. Sein eigenes Evangelium. Amen. I don't want to know anything about people. Ich will nichts über Leute. All I want to know is about Christ. Ich will über Christus. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 17:3. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He helps you to live the life of Christ. Er hilft dir, das Leben von Christus zu führen. Without the Holy Ghost, you cannot live the life of Christ. Kannst du das Leben von Christus nicht führen? Amen. Amen. He helps you to experience Christ. Er hilft dir, Christus zu erfahren, erleben. So that you are able to experience the scripture. Damit du in der Lage bist, die Schrift zu erfahren. Amen. Amen. He wants us to be part and parcel of Christ. Er möchte, dass wir Teil sind von Christus. Of the scripture. The scripture is Christ himself. Die Schrift ist Christus selbst. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, before this time, I did not know how the Bible was written. Vorher wusste ich nicht, wie die Bibel geschrieben wurde. Amen. Amen. I was always thinking of it. Oft darüber nachgedacht. Who wrote it? Wer hat das geschrieben? How did it come about? Wie ist das zustande gekommen alles? I was in one language school here in Deutschland. Ich war hier in Deutschland mal in einer Sprachschule. And hey, you know, a lady stood up. It's a Muslim. Und eine Muslimin ist zu mir gekommen. And she said, der Koran, that they know how it come about. Sie hat gesagt, ihren Koran, sie weiß, woher der kommt. They know how it was written. Sie wissen, wie er geschrieben wurde. Then she asked, who wrote the Bible? Und sie hat gefragt, wer hat aber die Bibel geschrieben? You know, then I was a baby in Christ. Damals war ich ein Baby in Christus. Amen. Amen. And I did not even know anything about that. Und ich wusste nichts darüber. Then I said, I don't even know. Hab ich gesagt, ich weiß es nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, until the Holy Spirit started working. Und als dann der Heilige Geist angefangen hat, in mir zu wirken. And waking me up. Und mich aufgeweckt hat. Especially midnight. Besonders abends. Telling me to write things down. Und mir gesagt hat, dass ich Dinge aufschreiben soll. It was then I know that this is how he wrote the Bible. Da habe ich verstanden, wie somebody die Bibel geschrieben wurde. He's going. He just wake me up at night. Hat mich aufgeweckt. Most night, amen. And tell me to start writing. Sagt, dass ich schreiben soll. And start writing the hidden wisdom of God. Die verborgene Weisheit Gottes. And the secret of Christ. Die Geheimnisse von the Gott. Mystery of the kingdom. Die Geheimnisse des Königreiches. Amen. Amen. He said, write down all these things. Sagt, schreib auf. Amen. Auf, die ich dir sage. Praise the Lord. Amen. It was then I now said, this is how the Bible was written. So wurde die Bibel geschrieben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And also, you know, 10 years, 11 years ago, vor 11 oder 10 Jahren, I did not know how to choose Christ. Wusste ich nicht, wie man sich für Christus entscheidet. Amen. Mm-hmm. You know you are to choose him. Du musst dich für ihn entscheiden. He wants you to choose him and continue to choose him. Er möchte, dass du dich für ihn entscheidest, das kontinuierlich. And you have to know how to choose him. Und du musst wissen, wie man sich kontinuierlich Amen. Für ihn entscheidet. You know you are going to choose him in all the time. Du wirst ihn at all time in your life. Du wirst dich ständig für oder gegen Jesus entscheiden müssen. In your place of work, you are going to choose to, auf der Arbeit to speak him. Wirst du dich entscheiden müssen, ob du in für the places ihn sprichst. You go to. An die Orte, in die du gehst. Amen. Between your outside friends. Zwischen dir und deinen Freunden. Your co-workers. Deinen your parents. Deinen Eltern. You are going to learn to choose Christ. Du wirst lernen, dich für Christus zu entscheiden. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. You know, in Luke 14, verse 26. Lukas 14, 26. Amen. Amen. You know, it says something there that we want. With that, you know, it's, that is popular. Let's go there. Amen. Amen. Luke 14. Lukas 14. He talks about choosing him. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 14, verse 26. If any man come to me, Lukas 14, 26. And hate not his father, and mother, and wife. Praise the Lord. Amen. Amen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder. Because we are going to choose between them and him. Und du musst dich zwischen ihnen und ihm entscheiden. You know how those your brothers and sisters. All diese Geschwister. Amen. The unbelievers. Die Ungläubigen. Those that people call themselves believers of Christ. Auch die sich Gläubige nennen. Amen. Amen. But you know that they are not truly God's family. Aber wir wissen, dass sie nicht wirklich Gottes Familie sind. Is somebody getting it? Amen. Amen. You are going to choose between them du musst dich and zwischen Christ. Und Christus entscheiden. Amen. Amen. He said, if any man come to me, I hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also. He cannot be my disciple. Praise the Lord. Hallelujah. Even in the Old Testament. Selbst im Alten Testament. Until you choose him, you cannot even follow him. Erst wenn du dich für ihn entscheidest, kannst du ihm auch folgen. Until you hate your life, you cannot erst follow him. Wenn du dein eigenes Leben hast, kannst du ihm folgen. You have to reject your life before you can. Du musst dein Leben verweigern, um seins annehmen zu können. Because his life and the old life, they are two different lives. Weil sein Leben und dein altes Leben sind nicht gleich. You cannot live both life at the same time. Du kannst nicht zwei Leben gleichzeitig führen. You are going to choose which of the lives you are going to take. Du wirst dich entscheiden für welches. Du wirst dich für eins dieser Leben entscheiden. You are going to choose which of the lives you are going to accept. Du musst entscheiden welches dieser Leben du akzeptierst. Praise the Lord. Halleluja. You know, until I heard his voice telling me. Als seine Stimme hörte, die mir gesagt hat. Amen. That he said, what I have. You know the story of this house. Die Geschichte von diesem Haus. Amen. I heard the voice that said, take the whatever you have that you want to use to buy the house. He told me we had to take the money to. Hat mir gesagt, was ich mit dem Geld machen soll, was wir eigentlich erspart hatten, um irgendwann ein Haus zu kaufen. Amen. But I told him that we need the money. Ich habe gesagt, aber wir brauchen dieses Geld. And I know what we are going to get through this money. Und ich weiß, was wir durch dieses Geld bekommen können. He said we are going to get what we want to have. Er hat gesagt, ihr werdet das bekommen, was ihr wollt. That we don't need this money to have it. Aber ihr braucht nicht dieses Geld. He said we only need him to have. Ihr braucht nur ihn. Wir brauchen nur ihn, um die Sachen zu bekommen. You are going to choose between this or that. Zwischen dem und dem anderen. Praise the Lord. Halleluja. You know in Genesis 22. In 1. Mose 22. He told Abraham. Hat er zu Abraham gesagt. Just like he said to me about the money. Genauso wie das zu mir mit dem Geld gesagt. So also he told Abraham. Hat er zu Abraham gesagt. You know that money was almost like our life. Dieses Geld war wie unser Leben. Amen. It was almost everything for us. Es war fast alles für uns. We are saving for 10 years. Weil wir 10 Jahre lang gespart haben. Is somebody getting it? Just like he told Abraham. So wie jetzt Abraham gesagt hat. You know, he said to him. Und sie ihm gesagt take hat. Take your only son. Nimm deinen einzigen Sohn. And give that son to me. Und gib diesen Sohn mir ab. Amen. Amen. Give me your son. Gib mir deinen Sohn. Go to Genesis 22. 1. Mose 22. Praise the Lord. Hallelujah. Please, on Sunday we have a message that you will love to listen to. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And please, you will enjoy it so much. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 22. 1. Mose 22. From 1 to 3. 1 bis 3. It says, and it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham. And he said, behold, here I am. And he said, take now your son, your only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah. You see, God knows how Abraham loved Isaac. God wusste, wie sehr Abraham Isaac liebte. He wants, you know, there are things we are depending on. Es gibt Dinge, auf die wir uns verlassen. He wants us to give them to him. Er will, dass wir diese Dinge ihm geben. He is the one that can keep things for you. Er ist derjenige, der auf Dinge aufpassen kann. Amen. Amen. Whatever you refuse to submit to him, will take you away from him. Was immer du ihm nicht übergeben willst, wird dich von ihm wegnehmen. Is somebody getting it? Amen. Amen. If you love something and you want to keep it, und es behalten, give it to Jesus Christ. Jesus Christus. Submit it to him. Übergebe es ihm. Amen. Don't choose Christ. Don't reject Christ and choose him. Verweigere nicht Jesus Christus. If you love your husband, don't reject Christ and choose him. Nur deinen Ehemann liebst, is somebody getting it? Nicht Jesus Christus und so also, if you love your wife, für deine Frau, you know, and you know that what he's doing, what is coming out, this is not the truth. Du siehst, dass das Ergebnis daraus and this is not Christ. Und dass das Ergebnis daraus and you know, the love of this world, we say, choose your husband. Aber die Liebe dieser Welt sagt, entscheide dich für den Menschen. But the love of Christ will tell you, if you really love this man, choose Christ. Aber die Liebe von Christ sagt, wenn du diese Person, wenn du diesen Ehemann wirklich liebst, dann entscheide dich für Christus. That is how to give them to Christ. So to übergeben take wir diese Menschen is Christus. Somebody getting it? He wants you to submit everything to him. Er will, dass wir alles ihm übergeben. Amen. Amen. Whatever you have been depending on. Worauf immer du dich auch verlassen hast. I don't know you. Ich weiß nicht, until he reveals you to me. Ich weiß nicht, worauf du dich verlässt. Amen. But you know you. Aber du weißt, you know who you are. Du weißt, wer du bist. You know what you are hiding. Du weißt, was du you know what you are keeping away from du weißt, you. Was du from him. Von ihm you know what you believe that he cannot touch in your life. Du weißt, was für ihn antastbar ist in deinem Leben. He said you are to hate your life. Aber wir müssen unser Leben hassen. Then you can follow him. So können wir ihm folgen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And he said, verse 2 again. Take now your son, your only son. You know, Isaac was not the only son. Isaac war nicht der einzige Sohn. Ishmael was already there. Ismael war schon geboren. You can have children that is not coming from him. Du kannst Kinder haben, die nicht von ihm sind. That you know God will not even call them your und children. Gott nennt sie noch nicht mal deine Kinder. You know, yeah, people with all children, they are all coming from God. Was sagen, alle Kinder kommen von Gott? It's a big lie. Das ist eine Lüge. The blessing of the Lord make us rich and add no sorrow. Des Herrn macht uns reich und fügt uns kein Leid hinzu. If God can bless you with children, Satan can also bless you with children. Wenn Gott dich mit Kindern segnen kann, dann kann auch der Teufel dich mit Kindern full of sorrow. Beschenken, aber es, da ist immer ein Haken. Your only son. Dein einziger Sohn. Whom thou lovest, because I know you love him. Den du liebst. But the question is, do you love him more than you love Frage ist, liebst du ihn mehr als mich? Is somebody getting it? Do you love him more than you love liebst him? Ihn mehr als mich? Do you depend on him? Do you verlässt du dich auf ihn? He's everything for you. Or für I am everything oder bin for ich you. Gott alles für dich? You learn to choose him. Wir lernen uns für Jesus zu entscheiden. It might be so hard. Auch wenn es hart ist. It might be so tough. Auch wenn es is somebody getting it? Amen. It might not look good at all. Und es fühlt sich before auch nicht gut parents, an. Before everybody. Und es sieht auch nicht gut aus. But learn to choose him. Aber lerne dich für Jesus zu entscheiden. Amen. Amen. The end result might not seem good. Das Endresultat sieht vielleicht it nicht gut aus. It might not look good. But you are choosing him is the victory. Aber dich für ihn zu entscheiden. Amen. Sieg ist Erfolg. Praise the Lord. Halleluja. Into the land of Moriah and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, verse 3. And saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Praise the Lord. Hallelujah. If we believe like Abraham, we will get the result of Abraham. Werden wir auch die Ergebnisse von Abraham bekommen? We will get the same result. Dann werden wir auch die gleichen Ergebnisse bekommen. You want to know today? You know, just look at everything today. No one believe Christ. Niemand glaubt an Christus. Amen. Amen. No one will remember him. Niemand erinnert sich an ihn. No one even, you know, people can say a lot of things everywhere. Leute können vieles überall sagen. But they never mention Christ. Aber sie nennen nicht Jesus. Amen. Amen. Now look at the news. Schau dir die Nachrichten an. It can be full of things upon things. Es kann voll sein von irgendwelchen Dingen. Amen. Amen. But not in Christ. Aber es ist nichts mit Christus drin. But you learn to choose him. Weil du lerne dich für Christus Amen. Zu entscheiden. Anywhere you have opportunity, choose Christ, please. Überall, wo du eine Gelegenheit hast, entscheide dich für Christus. Choose to speak him. Entscheide dich für ihn zu sprechen. It might not be popular. Vielleicht ist es nicht hoch angesehen. It might not be normal. Oder normal. And people might even make fun of Leute you. Machen sich vielleicht people might even laugh at you. But there is somebody that rejoices. Aber es gibt jemanden, der sich freut. There is, you know, there's a host of angels that are rejoicing. Engel, die sich freuen. You know, Romans 10 is very interesting. Go to Romans 10. Römer 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Romans 10. You know, it talks about the beauty of those that preach the gospel. Da geht es um die Schönheit derer, die das Evangelium verbreiten. He said, "We are to be prepared. Wir sollen vorbereitet make sein. Make up your heart. Unser Herz that wherever you are called, egal wo wir gerufen werden, represent him. Wir Christus repräsentieren. Be his ambassador. Seine Botschafter sind. Is somebody getting it? Amen." Amen. Amen. Represent him everywhere. Repräsentiere ihn überall. Don't give them what they want you to give them. Gib ihnen nicht das, was sie wollen. Amen. Amen. Don't give them what the world, this world give them. Gib ihnen nicht das, was die Welt geben würde. Give them what Christ wants you to give them. Gib ihnen das, was Christus ihnen geben soll. Praise the Lord. Halleluja. The Romans 10. He said in verse 15. He said, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. There is no peace anywhere except through Christ. Es gibt nirgendwo Frieden, nur durch Jesus Christus. Amen. Amen. The gospel of Christ is the gospel of peace. Von Christus ist das Evangelium des Friedens. It is not the gospel of he's going to give you peace. Es ist nicht das Evangelium von Frieden erlangen. Amen. Amen. It is the gospel of he is your peace. Es ist das Evangelium von Jesus ist dein Frieden. Is somebody getting it? Amen. And bring glad tidings of good things. How beautiful. You know, it's not just going out and looking for somebody to preach to. Es ist nicht nur rausgehen und irgendwelche Leute suchen, zu denen man predigen kann. Anywhere you are, sondern überall, your place of work, those you communicate to, Menschen, mit denen through phone, through internet, through, you know, there are a lot of ways we speak to people. Es gibt unterschiedliche Weise, wie mit Leuten what, you know, what you have, who is between you? Both of you. Zwischen dir. Amen. Is it Christ or Satan? Wer ist zwischen euch, Christus oder der Teufel? He said, where two or three are gathered in my name. Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus Christus. Amen. Amen. Where two or three are gathered. Wo zwei oder drei versammelt make sind, it to be in seinem name. Namen. Lasst uns in seinem Namen. Learn to make it his name. Lasst uns diese Versammlung. That you never gather without his name. Dass ihr euch nicht versammelt ohne seinen Namen. I thank God for the Nigeria we went to. Ich danke Gott für die Nigeria. Was like that all true? So war das. And I enjoy. Das habe ich genossen. Oh. Anytime we go out, it's egal, all. Wenn wir rausgegangen sind. My God, very interesting. Es war sehr interessant. Amen. Amen. That anytime you speak. Anytime they ask you for, you know, they are discussing and you are there. What comes out from das, you is just Christ alone. Christus ist. The real truth. Die Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, until I experienced that of the money. Als ich das erfahren habe mit dem Geld. The money said I should take to somewhere. Mit diesem Geld, wo man mich gebeten hat. Until I experienced it. Als ich das erfahren habe. I did not know what it was for Abraham when God said to him, give me your son. Habe ich erst ansatzweise verstanden, wie Abraham sich gefühlt hat, als er seinen Sohn geben musste. It was so tough. Es fiel mir sehr schwer. Amen. I said, if ordinary money can just be ich so mir gedacht, wenn es bei bloßem Geld what so about a whole song? Anstrengend ist, is somebody Gott getting zu it? Gehorchen, was ist dann amen. Mit einem Menschen? How tough it was for Abraham. Wie hart war das denn für but Abraham? Upon all, aber dennoch he did not say no. Hat er nicht Nein gesagt. He believed God. Er hat Gott geglaubt. No wonder God called him my friend. Gott ihn sein Freund genannt. The only person called a friend Person, in Old Testament. Die er sein Freund genannt hat. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. The son that you know he used 20 years to more than 20 years to have. Mehr als 20 Jahre hat er gewartet. You know, we said I talked about we saving for 10 years. Ich habe über 10 Jahre gespart. But this is somebody that you know that child to come to have that child was more than 20 years. Dieser Mensch hat 20 Jahre auf dieses Kind. Believing and believing and believing. Und geglaubt. You know, today we can believe for maybe some months. Heute können wir für ein paar Monate glauben. We can believe for 1 year, 2 years. Ein Jahr, zwei Jahre. But can we believe like Abraham? Können wir so wie Abraham glauben? I keep on believing even if it never works. Glaube, dass wenn es nie zustande kommt. You know God, you know God here did not promise Abraham that it would work, that he will not kill Isaac. Abraham nicht versprochen, dass er Isaac nicht töten wird. But he believed. Aber Abraham hat geglaubt. He believed God's promise. Gottes Versprechen hat er geglaubt. Amen. Amen. He believed his promise. Er hat sein Versprechen geglaubt. That so shall your seed be. So soll dein Same sein. Amen. Amen. Your five words. Fünf Worte. He was able because of those five words. He was able to believe God. Weil in der Lage, Gott zu glauben. And never doubt him. Und nicht an ihm zu zweifeln. For more than 20 years. Das mehr als 20 Jahre. Is somebody getting it? Mm-hmm. And even taking that child. Und saying I'm going to give it to him. Kind, ihm zu übergeben. Amen. Yeah. He was able to hold on to the. You know, look for where to hold on to. Amen. Amen. Look for where in the gospel, his promise is for you. To hold on to. That where he's that become your anchor. Such nach Halt im Wort. Such nach diesem Anker im Wort. When nothing is working. Wenn nichts when everything you know is seems you know if it's just for fry pan to fire. Wenn du in der Sackgasse bist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Something to hold on to. Ein Halt. His words are there are so many. Seine Worte sind so viele. His promises so viele are so many. Hat er für uns. His truth are so seine many. Wahrheit ist so groß. Amen. Amen. One of which is I will never leave you. I will never forsake you. Ein Versprechen davon ist beispielsweise, dass er uns niemals verlassen wird. You know, wird. Matthew 28. Matthäus I will be with you to the ich werde end. Für immer bei euch sein. Bis zum Ende. Amen. You know, all these are promises. All das ist Versprechen. Amen. Amen. He that is in you is greater than whatever der is fighting you outside. Größer als der auf der Welt. The problem you are seeing is no problem. Das Problem, was du siehst, ist kein Problem. Before this problem, you already have victory. Problem, you see, all these are his promises. Amen. Versprechen. That we are to remind ourselves. An die wir uns erinnern müssen. You know, David encouraged himself. David hat sich selbst aufgemuntert. Amen. You encourage yourself in the Lord. Du musst dich selbst im Wort aufmuntern. How? By you remember indem du dich an seine Gutmütigkeit erinnerst. Amen. Amen. That was how David was even able to kill the lion. So war auch David in der Lage, den Löwen zu töten. And even Goliath. Oder auch Goliath zu töten. Amen. He remember his goodness. An die Gutmütigkeit, an die Treue Gottes erinnert. You know, for you today, you remember heute how he died for you. Erinnerst du dich daran, wie er für dich gestorben how ist? How he left heaven wie and came here to die hat, for um you. Für dich zu sterben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, Moses submitted his life. Mose hat sein Leben gegeben. You know, we just read a place where he said. Er hat gelesen, wo steht. He said something. He said. You have to hate your life. Du musst dein Leben hassen. Yeah, until you hate your life, you cannot even follow him. Kannst du ihm folgen. Until you see that nothing matters for to you. Erkenn, dass nichts mehr für dich zählt. Except him alone. Außer ihr allein. Is somebody getting it? Look at Exodus 4. Quickly go to Exodus 4. 2. Mose 4. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to experience him. Er möchte, dass wir ihn erleben. Not experiencing evil. Und nicht das Böse erleben. He is not experiencing problems. Dass wir Probleme erleben. You know, Satan controls things at der Teufel kann Sachen auf dich but schmeißen. But whatever he throws, was immer er schmeißt, is victory for you. Ist Erfolg für dich. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Exodus 4. 2. Mose 4. Verse 2. To 4. 2 bis 4. And the Lord said unto him, what is that in your hand? And he said, a rod. Verse 3. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses fled from before it. You know, I will run away too, amen? Because I don't like snake, amen? You know, some people will love it, amen? Moses, he says, he look like me, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Somebody don't you know, the rod turned to serpent and Moses ran back, amen? And the Lord said unto Moses, put forth your hand and take it by the tail. If you know you have to understand what it means to take snake by the tail. Du musst verstehen, was es bedeutet, wenn du eine Schlange am Schweif packst, ist das eigentlich wie Selbstmord. It means total surrender. Was heißt vollkommene Hingabe? Das heißt, ich übergebe sogar mein Leben. It means I hate my life. Das heißt, ich hasse mein Leben. Is somebody getting it? It means it's over with the world. Das ist vorbei mit der Welt. Is somebody getting it? Amen. Amen. He said, take it by the tail. Er soll sie am Schweif packen. You know, taking a snake by the tail is so deadly. Weil das ist tödlich, eine Schlange da zu greifen, weil sie die sich dann sozusagen aufrichten kann und die dann in den Hals beißen kann, beispielsweise. You know, that's... In Luke 14, we just read. And this very place, they are the same. In Lukas 14 und das, was wir hier lesen, ist eigentlich das Gleiche. No wonder Jesus said that everything the Old Testament speak of him. Herr Mona hat gesagt, dass das Alte Testament von ihm spricht. He said everything in the Old Testament. He said Moses wrote of me. Mose hat von mir geschrieben. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that rod was no longer the natural rod. Und dieser Stab war nicht mehr der natürliche Stab. Once you give him everything, wenn du ihm alles gibst, what you now have, they are no longer natural. Alles, was du hast, ist dann nicht mehr natürlich. Until you give them to him, they never become supernatural. Wenn du es ihm übergibst, wird es übernatürlich. Is somebody getting it? Wenn du es behältst, bleibt es natürlich. What he give, no, he doesn't want to take anything. He does not want to take anything from you. Er will dir nichts wegnehmen. Amen. You know, it was, he was not trying to take the rod from Moses. Er wollte Mose diesen Stab nicht wegnehmen. He wanted to equip Moses. Er wollte Mose bestärken. Is somebody getting it? Amen. You know, if you are going to build a house, you are to know in the natural world, you have to save money, you have to, you know, there are a lot of things you are going to do. Wenn du ein Haus kaufen willst, musst du viele Schritte erstmal gehen. Du musst Geld ansparen, du musst so vieles machen und berücksichtigen. Amen. Amen. You know, you have to be prepared. Du musst vorbereitet sein. You know, Moses has to be prepared. Mose musste vorbereitet sein. Moses cannot do the job naturally. Weil Mose hätte diesen Job nicht auf natürliche Weise tun können. Er brauchte übernatürliche Kraft. You need the supernatural power. Die übernatürliche Kraft. Amen. Amen. Christ's power. Amen. Die Kraft von he Christus. Needs Christ himself. Er braucht Christus. That the rod is no longer Moses' rod, but God's rod. Nicht mehr der Stab Moses, sondern der Stab von Gott. If you do not submit that rod to wenn wir diesen God, Stab Gott nicht Christ, übergeben, wenn wir ihn nicht Christus geben, wird er nicht zu seinem Stab. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Some of you were here on Sunday. Einige von euch waren am Sonntag hier. You know, I did not like what happened. Mir hat nicht so ganz gefallen, was da passiert ist. Praise the Lord. Hallelujah. I do know, coming here sometimes, what I tend to preach, the Lord just changed everything. Manchmal komme ich hier an und das, was ich eigentlich predigen wollte, wirft der Heilige Geist einfach auf den Kopf und sagt, ich will das aber, dass du was anderes mit den, amen, mit den Leuten teilst. You know what happened here? Was hier passiert I did ist, not like it. Hat mir nicht gefallen. You know, when everybody, they all left the parlor or the sitting room. Als, I was still there on that Sunday. Ich am Sonntag allein im Wohnzimmer saß. And I just felt sad. War ich auf einmal traurig. Then I asked him question. Ich habe ihn dann gefragt. I said, I did not like what happened. Ich sagte, mir hat nicht gefallen, in your service, Lord. Was in der Kirche passiert ist. Then he replied me. Und hat mir dann gesagt. I said, it is not what I like. Es geht nicht um das, was dir gefällt, nicht das, was dir gefällt, wird passieren. It is what he wants. Sondern das, was ich will. Praise the Lord. Hallelujah. You know the answer he always gives me rest. Die Antworten, die er mir gibt, geben mir immer Frieden. He gives me, you know, he gives me, he helped me. He helped me to just to rejoice. Die machen mich leicht. Amen. Die geben mir Freude. He take burden away from me. Amen. He helped me to say thank you, Father. Sie that you are helfen mir zu sagen, danke, Vater, dass du immer da bist. Is somebody getting it? Then I asked him about the weeping. Und ich habe ihn gefragt über das Weinen. He said Peter wept. Sagt Petrus hat auch geweint. He said Paul wept. Paulus hat auch geweint. He said Jesus Christ himself wept. Das Jesus hat auch geweint. He said I am not different from them. Du bist nicht anders als sie. He said weeping will come to me. Du wirst auch weinen. Is somebody getting it? You know before this Sunday. Vor dem Sonntag. That Sunday. Amen. I was finding it difficult to believe that Jesus even wept at all. Fiel es mir immer schwer zu glauben, dass Jesus Christus geweint hat. Amen. You know, the Bible talked about his weeping. Die Bibel spricht über sein Weinen. That he wept. Dass er geweint hat. I said, how will he weep? Ich habe mich gefragt, wie macht er das? Also, amen. Warum tut er sowas? You know, then he told me, said, even Jesus did not know everything. Jesus wusste nicht alles. Amen. Amen. He only know what his father wants him to know. Er wusste nur das, was sein Vater wollte, dass er weiß. Don't know if somebody's getting me. He said, he did not do everything. Er hat nicht alles gemacht. He only do what his father does. Er hat nur das getan, was sein Vater tut. He only do what his father wants him to do. Er hat nur das getan, was sein Vater von ihm Is wollte. Is somebody getting it? He said, I do the work of my father. Er hat gesagt, ich tue die Werke meines Vaters. Whatever is not the work of the father, I never go there. Was immer nicht das Werk des Vaters ist, somebody tut it. Er nicht. Amen. You know, Jesus used two terms to describe himself. Jesus hat zwei Begriffe genannt, um the sich zu erklären. Of man and the son of der Menschensohn God. Und der Sohn Gottes. He was 100% man. Er war 100% Mensch. And was 100% God. 100% Gott. So also you and I. Genau wie du und ich. We are 100% man. Wir sind 100% Mensch. And we are 100% Christ. Aber auch 100% Christus. Praise the Lord. Halleluja. The Christ in you is not 50%. Christus it's 100%. In dir ist nicht 50%. The Christ in your spirit is not Christus 90%. Geist, it's 100%. Sondern 100%. Is somebody getting it? The problem is our soul. Das Problem ist unsere Seele. Amen. Amen. We know when Jesus comes into your life, he comes with everything. Wenn Jesus in dein Leben kommt, kommt er mit allem, was he never come half half. Er kommt nicht zur Hälfte. Is somebody getting it? So also Satan, once genau he comes into people's life, he comes with everything. Der Leute kommt, kommt with er evil ganz. Deeds, his angels, the demons, the mit all seinen Werkzeugen kommt er. Amen. Amen. He wants you to learn to be in the spirit. Er will, dass wir lernen, im Geist zu sein. The Christ in you that is 100%. Der 100% ist. Again, Jesus as a son of man did not know everything. Jesus als Menschensohn wusste nicht alles. He only knows things as a son of God. Er wusste Dinge nur als Sohn Gottes. As a son of man, you know, as a son of man is for him to have authority. War es um Autorität zu haben. Amen. Without being a son of man, oder we cannot have sein, authority here on earth. Hätte er hier keine Autorität gehabt. He need, you know, Christ need Jesus Christus to live here. Brauchte Jesus, um hier without zu leben. Without Jesus, Christ Jesus cannot be here. Kann Christus nicht hier sein. He need the body to be here er with us. Den Körper, um hier auf Erden zu sein. We will go to a place very soon. Amen. Amen. You know in Matthew 5. Matthäus 5. You know, he asked the people who die touched Leute me. Gefragt, wer hat mich berührt? You know, he did not even know who touched me. Er wusste nicht, wer you know, some, you know, we want to say, oh no, he knows, but he just asked this question. Wir wollen sagen, ja, er wusste es, aber er hat die Frage einfach so gestellt. He know, you know, he can know things. Er kann Dinge wissen. But until, you know, there are things he will want to know. Es gibt Dinge, die er wissen will. There are things he doesn't even go there. Und es gibt Dinge, die because that is not. Weigert er sich zu wissen. Praise the Lord. Halleluja. Remember when somebody asked him to come and settle himself and the brother. Und erinnert in euch, Luke als 12. Jemand zu ihm kam und gesagt hat, er und sein Bruder, wir haben Streit wegen dem Erbe unseres Vaters. You know, Jesus was not bothered about things. Jesus hat sich über to know everything. I don't keine, care to know things. Keine Gedanken I don't want to know about you. Ich will nicht über Menschen I'm wissen. Satisfied to ich know bin him. Über, ich bin zufrieden go to Luke 12. Mit meiner Erkenntnis über Christus. Praise the Lord. Halleluja. Lukas 12. Amen. In Luke 12. Lukas 12. Luke 12:12 talks about the Holy Ghost as a teacher. In Lukas 12:12 steht, dass der Heilige Geist ein Lehrer ist. He said, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Er ist ein Lehrer. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 13. Vers 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide inheritance with me. Now, you know, here somebody is coming. You know, he did not come to solve our problems. Er kam schon, um alle Probleme zu lösen. He came for specific things. Er kam für bestimmte Dinge kam er. He did not come to solve what man called problem. Er kam schon, um das zu lösen, was der Mensch Problem nennt. He came to solve what he called problem. Er ist gekommen, um das zu lösen, was er als Problem sieht. What he called problem and what man called problem are two. Weil das, was er Problem nennt, was Jesus Problem nennt und das, was Menschen Problem nennt, ist gleich. You can see this man since believing that he has problem with his own brother. Dieser Mann hat geglaubt, dass er ein Problem hat mit seinem Bruder. But Jesus never see it as a problem. Aber Jesus hat es nicht als Problem gesehen. Amen. Not knowing him is a problem. Ihn nicht zu kennen, das ist ein Problem. It's not somebody taking anything from you, nicht, that is dass a problem. Du bestohlen wurdest oder sonst. Because was. Everything belongs to you already. Ja, alles gehört dir schon. You can remember Abraham and Lot. Ich kann mich erinnern an Abraham und Lot. Amen. You choose one side. Abraham told Lot to choose first. Abraham hat zu Lot gesagt, du entscheide. Als erstes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you really know your father, wenn du deinen Vater wirklich you really understand his system, wenn du sein System kennst, you'll never be bothered about things. Wirst du dir keine Sorgen you'll machen never, um Dinge. You'll never be worried. Wirst dir keine Sorgen machen. Are you getting it, please? Mm-hmm. Nothing will bother you. Nichts wird dir Sorgen bereiten. Come and divide. Come and tell my brother to share our father inheritance. With me. Sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. The no pastor will go there today. Der Pastor würde dahin gehen. But is that your job? Aber ist das deine Aufgabe? We are to know our job. Du musst wissen, was unsere you Aufgabe want ist. To know your job. Du musst wissen, I don't will, tell people dass what du weißt, do. Was deine Aufgabe ist. I don't direct you to Christ. Ich sag Leuten nicht, was sie zu tun. The Holy Spirit is to ich verweise sie auf Christus. You listen to him. Der Heilige Geist muss I don't hören. Want you to depend on me. Ich will, dass du dich auf mich verlässt und verlass dich auf Jesus depend Christus. On the Christ in the, on the verlass dich inside of auf you. Christus in dir. Is somebody getting it? And it's not about me. Es geht nicht um mich. I did not die for you. Denn ich bin nicht für dich He's gestorben. The one that died for Jesus you. Christus ist für dich gestorben. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, also our inheritance. Auch unser Erbe. We have our inheritance. Wir haben unser Erbe. That is coming from Christ. Was von Christus kommt. You know, the Bible, the Old and the New Testament. Das Alte und das Neue Testament. If you know what is Old and New Testament. You know, Old and New Testament. Testament is inheritance. Ein Testament ist ein Erbe. We have inheritance. Wir haben ein Erbe. That we know that we are that belong to us. Was uns gehört. It's not what the world call this world call inheritance. Nicht was diese Welt Erbe nennt. What Christ call inheritance. Sondern was Christus Erbe nennt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? That is not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. I'm not here for everything. Ich bin nicht hier für alles. I'm here for what the Father wants me to do. Für das, was der Vater mir the Father sent me. Befohlen hat. So also I sent der Vater hat mich gesandt und so sende ich euch aus. I listen to who sent me. Ich höre dem zu, dem and ich you gesandt are to listen to who sent und ihr sollt auch dem gehorchen, der euch gesandt is hat. Somebody getting it. Then in verse 15 said, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possessed. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I talk about greatness here on Sunday. How, what I saw that people translated it to be greatness. Amen. Ich habe darüber gesprochen über Erfolg. You know, greatness in Christ's kingdom Erfolg is different from greatness im Königreich in the Gottes natural world. Ist anders als Erfolg in der natürlichen Welt. You know, in Matthew, go to Matthew 18. Matthäus 18. And see what God, what Jesus called the greatest. Schau dir an, was Jesus Christus erfunden hat. The world today will not call it the greatest. Die Welt würde das nicht Matthew erfunden. 18. Matthew 18. Amen. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. Matthew 18. Matthäus 18. What he called greatness is not what man called greatness. Was er Erfolg nennt, ist das gleiche wie was die Welt Erfolg nennt. Amen. You know what man called greatness? Ihr Money, wisst, car, da, Geld, Autos, Häuser, all diese Sachen. Amen. Remember that of King Herod also. Oder auch mit König Herodes. What he called king and what man called king are two different things. Was er König nennt und was der Mensch König nennt, ist nicht gleich. Amen. Amen. If you don't understand Christ's word, you'll be jealous of others. Ich verstehst, was du andere Leute beneiden. If you understand His word, wenn du sein Wort verstehst, you will never be jealous of your brothers and sisters. Du niemals deine Geschwister beneiden. Instead, anything happening to them, stattdessen alles, if it is victory in the Lord, you rejoice with them. Freust du dich mit ihnen? Amen. Amen. Because whatever happened to them, was happened to you. Was ihnen passiert, passiert dir. Is somebody getting it? Mm. If you really understand Christ's word, wenn du Christus wirklich verstehst, He said everything belongs to you. Alles gehört dir. Amen. Amen. Most things are working for one, is working for all. Für eine Person funktionieren sie für die andere. Somebody für alle. It. You know, King Herod did not understand Christ's word. König Herodes hat das Wort von Christus nicht verstanden. He was jealous of Jesus Christ. Er war eifersüchtig auf Jesus. Als ein Baby war. Die drei Weisen haben nach ihm gesucht, um ihn zu finden. The king has come. Amen. Als König he did not haben. Know what Christ's word is. Herodes Amen. Wusste nicht, was Jesus Christus mit sich bringt. You know, for unbelievers not to know that. Dass Ungläubige das nicht wissen. We can understand. Können wir nicht and for God's children not to know that. Aber als Kinder Gottes das nicht verstehen, ist merkwürdig. Amen. Amen. He could not, you know. All these soothsayers, those people, you know, you have a lot of people that can tell him the future, all the past, the present, and the future. Magier, die ihn alles deuten und zeigen können, was er Amen. Möchte. Amen. They could not see Christ. Sie konnten Christus nicht erkennen. They could not know him. Sie konnten ihn nicht erkennen. As the true king. Als den wahrhaftigen König. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 1. Vers 1. He said, at the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? You know, we all want to be great. Sie wollen alle groß sein. We want to be great. Sie wollen groß sein. Größe erlangen. Praise the Lord. Jesus here. Help us to know how to be great. Jesus hat uns hier zu verstehen gegeben, was es bedeutet, der Größte zu sein. To be great, what he called greatness, was er Größe is not nennt, what man called greatness. Ist nicht das, was der Mensch Größe how nennt. How to be great in his world is Größe different. In seiner Welt. It's not the same how to be great in the natural world. Ist nicht die Größe in der Welt, in dieser Welt. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Amen. Amen. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as a little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. That you become like this little child. Dass ihr diese Kinder werdet. You know, there's a place he said, the greatest among you should serve the others. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, dass der Größte unter euch he did not say the greatest should rule the others. Er sagt, dass der Größte von allen bedient werden soll. Don't they are the greatest in the world, they rule in der Welt, the world. Sie regieren. That is opposite his kingdom. Aber in seinem Königreich ist es andersrum. Amen. Amen. Then in verse 4 he said, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. That kingdom of heaven is the kingdom that we are in today. Ist das Königreich, in dem wir jetzt leben. If you are a son of God, wenn du ein Sohn Gottes bist, if you are a son of Christ, wenn du ein Sohn von Christus you are now be translated into the kingdom of heaven. In das Königreich des Himmels. The kingdom of heaven das Königreich is where you are to learn how to da live. Da lernst du zu leben. Everything are reserved for you there. Alles ist dort reserviert. Your victory is there. Dein Erfolg your joy is there. Deine Freude ist da. Your peace is there. Dein Frieden ist da. It's not after death. Und nicht erst nach dem Tod. Praise the Lord. Halleluja. He only know all things as a son of God. Er weiß alle Dinge nur als Sohn Gottes. Again, Mark 5. Markus 5. You know, he asks people, he asks them, who touched me? Let's go there, Mark 5. Markus Praise the Lord. If he want to know, he can know. Wenn er es wissen will, könnte Amen. Es wissen. If I want to know things, I can know it. Wenn ich Dinge wissen will, kann I can know them. Amen. But I'm not after that. Aber das ist mir just like Jesus was not after knowing all things. Jesus hat auch nicht danach gestrebt, alles zu wissen. Mark 5. Markus 5. In from verse 25. Markus 5, 25. Are we there, please? Amen. Markus 5, Vers 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. 12 years. 12 Jahre lang. You know, if you are so used to sickness, wenn du so gewöhnt bist an einer Krankheit, dass wenn du geheilt bist, fühlst du dich nicht geheilt. If you are so used to problems, wenn du gewöhnt bist an Probleme, an that problem almost become part and parcel of your life. Das Problem wie ein Teil von dir. You know, the children of Israel, they were in Egypt for so long. Sie waren so lange in Ägypten. When they left Egypt, Egypt refused to leave them. Als sie aus Ägypten ausgezogen sind, war Ägypten aber immer noch in ihnen. If you have been so, if the, you know. Years upon years, be sick of something. Krank warst. If even you not have it, it's as if you don't even have it. Oder du jahrelang etwas gesucht hast. Somebody getting it. Wenn du es hast, ist es so, dass du es gar nicht hast. We are not to be used to problems. Wir sollten uns an Probleme gewöhnen. Wir sollten uns an Christus gewöhnen. Amen. Amen. We are not to be used to when are you going to do it? When are you going to do it? When are you going to do it? Wir sollten uns nicht daran gewöhnen. Zu betteln oder zu unterfragen, be used to Father, thank you for sondern everything. Daran gewöhnen, somebody getting Gott it. Zu danken für it's alles, was zu geben don't be used to Father, when are you going to do it? When are you going to answer me? Bitten. He answered you already. Er hat dir schon geantwortet. When he gave you Jesus, als er dir Jesus gegeben hat, hat er dir geantwortet. Amen. Amen. He wants you to act. Act and believe him. Er möchte, dass du handelst und glaubst. Amen. Amen. And a certain woman which had an issue of blood 12 years and has suffered many things of many physicians and has spent all that he had and was nothing better but rather grew worse. Amen. Mm-hmm. He spent everything. Sie hat alles ausgegeben. Nothing was better. Und nichts wurde besser. You know this. If you spend everything for pastor and you are not sick, wenn dein Pastor ausgibst und die Heilung ist immer noch nicht da, you know it will come out in CNN. Das wird in Spätnachrichten. The pastor just took everything from you. Der Pastor hat. But you will not go to CNN when doctor take everything from you. Also du gehst nicht zu CNN, wenn du bei zigtausend Ärzten warst und die nicht geholfen konnten, die dir nicht helfen konnten. Danke. There's something the Lord told me. He said, you know, when he told me that it is not what I like. Als mir gesagt ist, dass es nicht um das geht, was ich mag. He said, we always want to tell him how to go with us. how he is to go with us. Wir wollen ihm ständig sagen, wie er mit uns umzugehen hat. Amen. He said, if we go to the doctor, we will not tell the doctor how he's going to treat us. Wenn wir zum Arzt gehen, sagen wir auch nicht, wie er uns behandeln soll. We just allow him to treat us. Wir machen, lassen ihn seinen Job machen. In any way he understands, he's going to treat us. So wie er es versteht und wie er es gelernt hat. Und so sollen wir auch Jesus diese Macht geben und diesen Raum geben, um es zu helfen. Verse 27. When she had heard of Jesus, because somebody has to hear of Jesus. Denn jemand muss von Jesus hören. You have to let them know of Jesus. Sie müssen von Jesus gehört haben durch dich. You know, my daughter Susie is in the cranky house working. Susie arbeitet im Krankenhaus. Amen. She is to help those people to know, to hear of Jesus. Und sie sollte den Leuten helfen, von Jesus gehört zu haben. She should help them to know that it's about Jesus and not about religion. Das zu erkennen, dass es um Jesus geht, nicht um Religion. Praise the Lord. That is about Christ and not about religion. Geht, nicht um Religion. Because a lot have been religion. Und viele Leute waren Religion. But none of them have ever tested Christ. Aber keiner von ihnen hat Jesus Christus. Amen. It should help them to know the difference between religion and Christ. Sie sollte ihnen helfen, diesen Unterschied zwischen Religion und Jesus Christus zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. And when she heard of Jesus, came in the press behind. You know, I touched his garment. He pressed in. Because there were so many people. Jesus hörte. Jesus was in the middle. Then everybody going on. Don't you have to squeeze himself? Sie musste sich da durchzwängen, weil so viele Leute auf einmal da waren. You know, to come to Christ, you need to squeeze. Um zu Christus zu kommen, müssen wir uns reinquetschen. Is somebody getting it? You need to squeeze. You're coming here, you need to squeeze. Hier hinzukommen, wir quetschen uns. You keep on believing here, you need to squeeze. An Jesus Christus zu glauben, wir quetschen uns. Why is house to be going on? Why you know the ministry to bless the ministry? You need to squeeze. Die Gemeinde gesegnet wird, du quetschst dich ein. You know there are things you cannot even pay, but you bless this ministry. You need to squeeze. Die Gemeinde. Somebody get it. Du quetschst dich ein. The Bible said we are to lay aside every weight. Sie sagt, wir sollen jede Last ablegen. And when she heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, you know, she said. Sie hat gesagt. She said something. If I may touch. But his clothes, I shall be whole. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. You know, this woman was having a problem of touching. Diese Frau hatte ein Problem mit Berührungen. You know, the problem she was having, no one can touch her. Diese Krankheit, die sie hatte, sie hat sie unantastbar für Leute gemacht. Leute wollten sie nicht anfassen, weil es kulturell nicht ging und weil es auch aufgrund der Krankheit nicht ging, weil es ansteckend ist. According to their tradition and culture, you know, when they are going, those people that have such sickness, they have to be shouting unclean, unclean, so that people will run away from them. Und zu der Zeit, wenn man so eine Krankheit hatte und in die Nähe von anderen Menschen kam, musste man schreien, unrein, unrein, damit Leute wissen, du bist unrein und man muss sich von dir fernhalten. So that no one can touch her. Damit niemand in deine Nähe kommt. That, you know, now he said, if I can touch. Aber jetzt ist hier diese Regel, ist hier das egal. Sie will Jesus Christus berühren. I only need to touch. That's all. Ihn einfach nur berühren, das reicht. Praise the Lord. If I may touch Betty's garment, I shall be whole. And straight away the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him. Is somebody getting something? Mm-hmm. Something left him. Etwas hat ihn the power left him. Verlassen. Amen. Ist aus ihm ausgegangen. Because somebody touched him with the hand of faith. Ihm im Glauben berührt hat. Somebody touched him hat ihn im Glauben with the hand of faith. Amen. Without saying a word. Without saying a word. Ohne was zu sagen. Is somebody getting a place? Yeah. Amen. Mm-hmm. You know, others we are touching him. Andere haben ihn auch berührt. But then we are touching him with another hand. Aber sie haben ihn. But this woman's hand was different. Diese Frau hatte is somebody getting it? That's why it's not about 100 people coming to church. Deswegen geht es nicht um 100 Leute, die in die Gemeinde kommen. It's not about 100 people hearing the message. Oder 100 Leute, die die Botschaft hören. It's not about millions or thousand people hearing. Oder tausend. But how many are going to believe? Aber wer wird glauben? How many can touch with the hand of faith? Wie viele können mit der Hand des Glaubens berühren? Somebody get in it. Und empfangen. And Jesus immediately knew, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press. I said, who touched my clothes? Mm-hmm. Who touched me? Because I know somebody touched me. Denn ich weiß, jemand hat mich berührt. Amen. Amen. Jenny, can you help us to read verse 31? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Praise the Lord. Hallelujah. You know, the disciples said, everybody, we are touching you. Gesagt, hier sind so viele Leute, jeder berührt dich gerade. We are touching you. Jeder kommt gerade an dich. And you are saying somebody touched you. Wieso stellst du eine Frage? Can you see with another hand you can touch Jesus? Aber ihr seht, es gibt eine andere Hand, mit der man Jesus berühren kann. Der Hand des Glaubens. Is somebody getting it? Mm. Amen. You know, everybody can be there, but jeder kann da sein. Who is going to touch? Aber wer wird berühren? Without divine hand. Mit dieser gesalbten Hand. Amen. Mit dieser göttlichen Hand. Somebody touch me. Jemand hat mich berührt. And the disciple said, and his disciple said unto him, thou seest the multitude troubling thee, and said thou, who touched me? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here I should teach you a lot of das sollte uns sehr viel beibringen, diese Stelle. To help you to understand helfen zu verstehen, things. Dinge zu verstehen. Amen. Amen. That is not who touch him that touch him. Denn nicht jeder, der berührt, berührt. And he looked around about to see her that had done this thing. Amen. Amen. You know, people believe that they believe Christ. Leute glauben, but dass they sie really an Christus believe. Glauben, aber tun sie das wirklich? And they died, and people are complaining. Hey, they believe he was going to judge, was doing this. You know, people can complain here. Leute können sich that I touch also nothing happened. Und sagen, ich habe auch berührt und nichts ist passiert. It takes faith. Es braucht Glauben. It takes believing him. Ihm glauben. It takes total surrender. Sich vollkommen hingeben. Total submission. Sich vollkommen demütigen. Somebody getting it. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, daughter, your faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Praise the Lord. Hallelujah. Multitudes. Die Menge. They were around him. But only one was healed. That will tell you a lot. Und nur einer wurde geheilt. Amen. Amen. Let's go to Luke 19. Lukas 19. Luke 19. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 19. Verse 41. 41. And when he was come near, he beheld the city and wept over it. Jesus wept. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Jesus hat geweint. He wept over a city. Er hat über Jerusalem geweint. Because they refused to allow him to save them. Weil sie nicht zugelassen haben, von ihm gerettet zu werden. Amen. Amen. There are a lot of things we wept over. Es gibt viele Dinge, worüber wir weinen. In John 11, he also wept. Johannes 11 hat er auch geweint. Amen. Amen. Let's go there, John 11. John 11. Verse 33-35, John 11. 33 bis 35. 33-35. When Jesus therefore saw her weeping, this is about Martha, Mary, Martha and Maria, and Lazarus. Lazarus. Amen. Amen. And the Jews also weeping, which came with her. He groaned in the spirit and was troubled and said, where have you laid him? They said unto him, Lord, come and see. That song I'll be there. Come and see. Oh, come and see. Come and see. Jesus, verse 35, Jesus wept. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wept. He went on. Amen. Amen. The body is for authority. Der Körper ist für Autorität. Go to Mark 11, verse 28. Markus 11. Go to two places and close. Markus 11. Mark 11. Mark 11, verse 28. 28. And they say unto him, by what authority doest thou these things? You have authority. You can see what you are doing. You can see what that by what authority doest thou these things? Durch welche Vollmacht tust du das? And who gave thee this authority? Wer hat diese Vollmacht to gegeben, do these things? Diese Werke zu tun? The answer is John 5:27. Ist Johannes 5. Go there, please. 27. Verse 27. He said, and her giving him authority to execute judgment also because he is the Son of Man. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. The Son of Man gave authority to the Son of God to be here on earth. Der Sohn Gottes hat dem Menschensohn Autorität gegeben, hier auf Erden zu sein. Without the Son of Man, ohne den Menschensohn, the Son of God can do nothing. Der Sohn Gottes hier nichts tun. Amen. Amen. That is the end of the message concerning the body. Amen? Amen. If you look at the angels, wenn wir uns die Engel anschauen, they have power. Sie haben Kraft. But they don't have authority here. Aber sie haben keine Autorität hier auf Erden. If you look at Lucifer, und der Lucifer he has power. Er hat Kraft. But he don't know before this time, before he became Satan, he was having power to be here. Als er noch ein Engel war, hatte er Kraft hier zu sein. He was having authority. Hat er Autorität hier zu sein. You know, Angel Gabriel, Angel Michael, Angel Lucifer. Engel Gabriel, Engel Michael und Engel these three angels, they are archangels. Sie sind Erzengel. Amen. Amen. And they have angels that they control. Und sie haben Engel, die unter ihnen arbeiten. Amen. Amen. And this, you know, and this angel, and these three angels, diese drei Engel, they were very special to God. Sie waren sehr besonders für Gott. They were having different departments. Sie hatten verschiedene Abteilungen. Is somebody getting it? And these three angels, they were having authority to do things. Und diese drei Engel hatten Autorität über Dinge. But one lost the authority. Aber einer hat seine Autorität verspielt. Amen. But others still have. Die anderen haben. Angel Michael still have. Und Michael hat. Angel Gabriel still have. Gabriel hat es auch noch. We'll continue with that on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord.